Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Das ist unsere letzte Woche in diesem Jahr, die letzte Woche vor der Weihnachtspause. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben wie immer montags eine Freithemennacht, eine offene Runde. Wer also gerne mit mir sprechen möchte, 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Und während gerade unser Vorspann lief, bemerkte ich, dass ich heute noch gar nicht meine Kerze hier angezündet habe, die ja jetzt seit 2 Wochen hier immer brennt. Das muss ich mal eben nachholen, sonst können wir nicht schön anfangen, wie wir das so gewohnt sind in den letzten Wochen. So, nun ist alles stimmig und es kann losgehen. Und es geht los mit Jasmin, und Jasmin ist 25 Jahre. Hallo Jasmin. Ja, guten Morgen. Jasmin, schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Ja, es geht darum, ich werde also nach 25 Jahren meine Mama kennenlernen. Oh, wann? Also in 2 Wochen. In 2 Wochen, das heißt um die Weihnachtszeit rum. Ja, genau. Also ich bin selber 25 Jahre alt und meine Mama ist also weg, da war ich 3 Tage alt. Ja. Die ist direkt aus dem Krankenhaus halt weg. Wie, die ist weg aus dem Krankenhaus? Ja, die ist halt, sie hat gesagt, sie geht spazieren und ist halt nicht wiedergekommen. Ach. Wie? Die bringt ihr kleines Mädchen auf die Welt? Ja. Und geht weg? Ja, war wohl überfordert mit allem und war dann weg. Warst du das erste Kind? Ja, das erste. Und dann ist sie mit... Wo ist sie denn hingegangen? Ja, das wusste keiner. Sie ist dann von der Polizei gesucht worden und ist dann... dann hat man sie in Bremen halt wiedergefunden. Sie kommt halt von da, also ein ganz schönes Stück entfernt, und hat halt gesagt, mein Papa... Sie wird also nicht wiederkommen, sie will auch die Scheidung. Ach. Und war sie denn, als sie das getan hat, so richtig voll bei Sinnen? Ja. Das also schon? Sie wusste, was sie tut, ja. Aber die hatte ja nichts bei sich, außer einem kleinen Köfferchen wahrscheinlich mit ein paar Sachen. Sie hatte gar nichts mit, noch nicht mal Ausweispapiere oder so. Es weiß auch keiner, wie sie da hingekommen ist, ob sie vorher Kontakt aufgenommen hat zu irgendwelchen Leuten. Es weiß keiner. Hat denn dein Vater sie dann nochmal... sprechen können, bevor es dann ganz zu Ende war? Nein, nicht mehr. Die haben sich also noch einmal gesehen vor dem Scheidungsrichter, haben also keine Worte miteinander gewechselt. Sie ist also rausgegangen, hat sich noch nicht mal umgedreht, noch nicht mal nach mir gefragt und war weg. Das ist ja unfassbar. Wie lange waren die denn vorher zusammen gewesen, deine Eltern? Oh Gott, 8 Jahre. Ungefähr. 8 Jahre, also ja. Eine solide, lange Zeit. Jugendliebe war das halt, ja. Und du bist dann bei deinem Papa aufgewachsen? Ja, genau, bei meinem Papa und bei dem Rest der Familie. Ich bin so ein bisschen hin und her geschoben worden. Als du dann älter wurde, wie alt warst du, als dein Vater dir die wahre Geschichte erzählt hat, wie es war? Wie alt war ich? Also ich schätze mal so zur Grundschulzeit, weil ich immer gefragt habe, halt, wo meine Mama ist, und es wurde halt immer irgendwie versucht auszuweichen mit allem. Aber als du dann älter und älter wurdest, hast du wahrscheinlich immer und immer wieder und intensiver mit deinem Vater gesprochen. Hatte der eine Erklärung, eine Theorie, warum sie das gemacht hat? Nein, also nie. Er konnte nie irgendwie was sagen, ob sie, weiß ich nicht, überfordert war oder irgendwelche Probleme hatte oder so. Also ich glaube ja, bei all diesen Geschichten, wenn so etwas ganz Irres, sage ich mal, passiert, dass das natürlich nicht so aus heiterem Himmel fällt, sondern dass sich das bei der Person, die das tut, in dem Fall deine Mama, dass sich das da lange vorbereitet hat, dass sie unzufrieden war vielleicht in der Ehe, dass sie irgendwie kein Kind haben wollte. Also, dass da ganz viele Dinge schon im Stillen passiert sind, die dein Vater aber offensichtlich nicht wahrgenommen hat oder der Rest der Familie auch nicht. Ja, mein Papa war halt Fernfahrer und ich denke, er hat nicht alles so mitbekommen, was da im Hintergrund gelaufen ist. So, 25 Jahre danach wirst du deine Mutter treffen. Wie hast du sie jetzt ausfindig gemacht? Durchs Internet. Also ich habe natürlich jetzt selber, ich habe mittlerweile selber eine Tochter. Und klar, die fragt auch Oma und Opa, wer das nun mal sind. Opa kann ich ihr gerne zeigen, aber Oma kann ich sagen, tut mir leid, kann ich dir nicht zeigen. Ja. Und ich habe halt rausbekommen ihren Namen und weiß also, dass sie wieder verheiratet ist und noch 2 Kinder bekommen hat. Ach. Und dass halt dieser Familienname eher ungewöhnlich ist. Wie hast du das denn, hast du es gegoogelt? Oder? Nein, durchs Jugendamt. Ich habe das Jugendamt angeschrieben, habe gesagt, hört mal zu, ich möchte gerne mehr Informationen über sie haben und habe dort auch rausbekommen, dass sie also beim Jugendamt wohl ab und an immer nachgefragt hat, wie es mir wohl geht und was aus mir geworden ist. Und wusste das Jugendamt das? Ja, ne? Sie haben das halt an meinen Vater wohl weitergegeben, aber der hat wohl geblockt und hat gesagt, also wenn sie den Schritt gegangen ist, dann soll irgendwann das Kind selber kommen und rauskriegen. Sie ist jetzt verheiratet und hat wieder Kinder? Ja, genau. Zwei Kinder. Stück. Wie weit entfernt von dir wohnt sie? 40 Kilometer. 40 Kilometer nur? Wenn überhaupt, ja. Wann genau ist jetzt das Treffen? Am ersten Weihnachtsfeiertag. Auch noch Weihnachten? Ja. Wo wird das Treffen stattfinden? Bei ihr in der Nähe, also im Prinzip genau in der Mitte. An einem neutralen Ort? Ja, an einem neutralen Café Ort. Café irgendwo, oder? Ja, genau. Mhm. Hast du denn mit ihr jetzt schon telefoniert oder gemerkt? Ja, einmal ganz kurz. Also, wie war das? Ja, ein bisschen komisch. Also ich habe halt sie nicht direkt im Internet gefunden, sondern meine Schwester. Und die hat den Kontakt hergestellt. Also die Stiefschwester? Ja, genau, meine Stiefschwester. Ja. Und es war halt so, sie hat mich gefragt, wie es mir geht und was ich so die letzten Jahre gemacht habe und was mir denn daran liegt, sie kennenzulernen, ob ich ihr nicht böse wäre. Mhm. Und da habe ich gesagt, ich bin dir nicht böse, ich kann einem Menschen nicht böse sein, den ich gar nicht kenne. Ja, und du weißt die ganzen Umstände ja gar nicht. Nö, ich habe meine Kindheit war vollkommen glücklich und auch ohne Mutter. Aber dein Vater hat dich nicht in dem Sinne gegen sie erzogen, dass er sie schlecht gemacht hat? Nein, niemals. Nee. Der hat gesagt, ich kann dir über sie nichts sagen und das tut mir halt leid. Und er hat das neutral so im Raum stehen lassen. Er weiß bis heute nicht, warum die Frau das gemacht hat. Genau. Das finde ich ja auch schon mal einen tollen Charakterzug von deinem Vater. Ja. Er hätte sicher auch reinsteigern können in die Wut und in die begründete Verzweiflung vielleicht auch, eine Verletzung. Ja. Und hätte das weitergeben können an dich. Aber das finde ich schon mal einen sehr feinen Zug von ihm. Ja, nö, gar nicht. Also... Wie war das denn, diese ganz kurzen Momente am Telefon mit ihr? Ich weiß nicht. Ich habe mich halt auf der einen Seite sehr beklemmend gefühlt, weil ich gedacht habe, sie ist deine Mutter, aber auf der anderen Seite, eine Mutter ist für dich eigentlich eine andere Person. Da hat man ein anderes Verhältnis dazu. Was hast du denn zu der gesagt? Hast du sie gesiezt oder du? Oder? Ich habe schon gesagt, ihren Namen, aber... Mit Nachnamen und sie? Oder nein, Vornamen? Nein, mit Vornamen. Ich habe sie schon mit Vornamen gesagt und halt erstmal... rauszukriegen, ob sie das denn wirklich ist, weil es hätte ja also jeder sein können, aber es gab wie ihr Geburtsdatum, das wusste ich da mittlerweile, das kann sie ja nur sie wissen. Aber sie ist es auf jeden Fall? Sie ist es auf jeden Fall, sie hat mir auch ein Foto geschickt übers Internet und wenn ich mir die Ähnlichkeit angucke, dann könnte ich fast sagen, wir sind Zwillingsschwestern. Und sie war auch verhalten am Telefon? Ja, sie fand das also, für sie war es halt erstmal sehr komisch, jetzt auf einmal die große Tochter wieder zu haben. Warum so ein Treffen, gerade Weihnachten? Weil Weihnachten bei uns halt ganz groß in der Familie geschrieben wird. Das war immer so ein Zusammenhalt und für mich hat immer die Mama gefehlt zu Weihnachten. Ach, du hast dir das gewünscht mit Weihnachten? Ich habe mir das Weihnachten gewünscht, weil ich gesagt habe, ich wünsche mir einfach, dass Weihnachten, jedes Jahr habe ich mir es gewünscht, dass die komplette Familie mal zusammenkommt. Und es hat immer einer gefehlt und... Aber jetzt wirst du dich alleine mit ihr treffen, ne? Ja, alleine. Das ist auch gut so, ja. Mann, das ist aber aufregend, Jasmin. Ja. Wow, da hätte ich aber auch wirklich... Ja, für mich ist das also... Weiche Knie. Ganz, also es ist schon komisch, das ist so... Es kann natürlich ein ganz toller Neuanfang sein. Ja, und es kann nach hinten losgehen. Es kann auch nach hinten losgehen, aber eigentlich nicht. Nee, ich glaube es auch nicht. Selbst wenn es nicht zu einem näheren Kontakt oder weiteren Kontakt kommt... Ja. Kriegst du mehr Realität in deine Vergangenheit rein. Das ist wichtig, du siehst einen Menschen vor dir sitzen, deine Mutter. Du wirst die Chance haben, sie zu fragen, warum hast du das gemacht? Ja. Sie wird irgendwas sagen, auch wenn sie sich rausredet, wirst du daraus auch deine Schlüsse ziehen können. Also ich glaube, letztendlich wird es dich weiterbringen. Ja, ich kann aber immer sagen, so ich habe sie einmal kennengelernt und damit ist gut. Und du hast es versucht. Und ich habe es versucht. Und du hast es versucht. Mehr kann ich auch nicht machen. Soll ich auch anders tun? Und... bestenfalls kann es ja auch passieren, dass ihr wirklich einen Kontakt aufbaut und du eine neue zusätzliche Familie bekommst durch deine Stiefgeschwister. Ja, die haben auch mittlerweile schon Kinder und das ist halt, ich bin schon dreifache Tante mittlerweile. Siehst du, mit 25 Jahren schon. Ja, ne? So schnell kann das gehen. Das ist halt, sie hat mir halt erzählt, wo ich jetzt halt lebe, dass sie halt hier im Umkreis sogar Bekannte hat. Ja. Sie war noch nicht mal 3-4 Kilometer von mir entfernt manchmal. Ich hätte sie in der Stadt überlaufen können. Ich hätte niemals gewusst, dass sie das überhaupt ist. Vielleicht bist du ihr sogar mal begegnet, wer weiß es, ne? Ich weiß es nicht. Jasmin, mir kommt gerade eine Idee. Ja. Ich wäre ja nun sehr interessiert daran, wie das Treffen abläuft. Mhm. Wir sind diese Woche noch auf dem Sender und dann haben wir unsere kleine Weihnachtspause. Mhm. Wie wäre es denn, wenn wir im Januar nochmal miteinander sprechen würden? Ja, gerne, kein Problem. Ich wäre sehr interessiert und die Zuhörer sicherlich auch, wie das da ausgegangen ist und wie es war. Ja, sollen wir so, gerne. Ja, dann wird meine Redaktion dich nochmal anrufen, um die Einzelheiten zu besprechen, dann würde ich anrufen und so weiter. Vielleicht gleich in unserer ersten Woche nach der Weihnachtspause. Ja, gerne, kein Problem. So, dann drücken wir dir die Hände, die Daumen, nicht die Hände, drücken dir die Daumen, dass das ein gutes und interessantes Treffen für dich wird und hoffentlich sogar noch viel mehr daraus erwächst dann. Ja, ich danke dir. Alles Gute. Und schöne Weihnachten. Wünsche ich dir auch. Ja, danke. Alles Liebe, tschüss. Tschüss. So ihr Lieben, das ist ja eine glänzende Überleitung zu meinem Hinweis auf morgen. Nämlich morgen geht es um Weihnachten. Und morgen heißt unser Thema, ich habe Angst vor Weihnachten. Wer von euch hat Angst vor Weihnachten? Weihnachten ist ja für viele so ein magisches Datum. Und viele freuen sich drauf und haben, es ist toll, es ist wunderbar, tolles Familienerlebnis. Aber sehr, sehr viele Leute haben auch unangenehme Erinnerungen, unangenehme Gefühle an Weihnachten. Wer von euch hat Angst vor Weihnachten? Vielleicht, weil ihr alleine seid. Vielleicht, weil ihr in diesem Jahr einen lieben Menschen verloren habt, der gestorben ist und ihr diesmal ohne diesen Menschen Weihnachten feiern müsst. Oder weil ihr auch vielleicht Angst vor Streit am Heiligen Abend habt. Da gibt es ja auch die schlimmsten Dinge, dass nur gerade da, wo es am schönsten sein soll, die Leute sich in die Haare kriegen. Oder vielleicht habt ihr auch Angst vor Weihnachten, weil ihr krank seid, weil ihr schwer krank seid. Oder weil euer liebster Mensch schwer krank ist. Oder, wie gerade Jasmin erzählt hat, dass auch so etwas Ungewöhnliches vielleicht Weihnachten ansteht, wie die Geschichte von Jasmin. Also, ich habe Angst vor Weihnachten. Das ist unser Thema morgen. Ab 0 Uhr bitte anrufen, wenn ihr mir darüber was erzählen wollt. Während der Sendung natürlich auch. Oder rund um die Uhr mailen. So, weiter mit unserer offenen Sendung heute. Und hier ist Benny. Und Benny ist 19. Hallo, Benny. Hallo. Hallo, Benny. Hallo. So, was geht's bei dir? Ich wollte über meine Lebensgeschichte erzählen, weil ich hatte keine schöne Geschichte in meinen jungen Jahren. Ja, erzähl mal. Und also ich habe von Anfang meiner Geburt, ich wurde 89 geboren, bis zu meinem 10. Lebensjahr bei meiner Mutter gewohnt. Und das war gar nicht schön. Bis zum 10. Also, hast du gesagt? Ja, bis zum 10. Bis zum 10. Ja. Also das war, wie gesagt, gar nicht schön. Wir hatten oft Stress. Wurde geschlagen, wurde eingesperrt. Mhm. Wo hat sie dich eingesperrt? In der Toilette. Mhm. Wie lange? Also so für 3-4 Stunden bis zu 5 Stunden und da war ich gerade mal 5-6 Jahre alt. Ja, hat sie Licht in der Toilette gelassen? War da ein Fenster, war da Licht? Nee, also Licht war an, aber es war kein Fenster da. Mhm. Und zu essen habe ich auch nicht gerade das gegessen, was sich ein normales Kind wünscht. Ich war mal am Kühlschrank bei uns, bei meiner Mama früher, und da habe ich gesehen, dass die Salami schon abgelaufen war, und sie hat mir die trotzdem gegeben und die sollte ich essen. Mhm. Hast du auch Hunger leiden müssen? Nein. Das nicht? Mhm. Du warst das einzige Kind deiner Mutter, die... Ja, bis zum 6. Lebensjahr, da hatte sie einen neuen Lebensgefährten gefunden. Mhm. Der hatte schon eine Tochter, die ist damit hingezogen. Ja. Und dieser neue Lebensgefährte, hat der sich dir gegenüber denn ordentlich verhalten? Es ging. Also manchmal hat er mich angebrüllt, aber geschlagen hat er mich nicht. Nein, das war dann eher meine Mama. Das war die Mutter. Mhm. Ja, genau. In welchen Situationen hat sie dich geschlagen? Zum Beispiel, die beste Situation, die ich noch jetzt weiß, ist, dass ich früher mal raus wollte mit meinen Kollegen Jägerschnitzel oder Schnitzeljagd. Schnitzeljagd gehen mit den Kindern, genau, ja. Mhm. Genau, das wollte ich spielen. Und da sollte ich mir einen Pulli anziehen. Nur meine Mutter saß auf der Couch, hat Fernsehen geguckt, Chips gegessen. Mhm. Und sie sagte zu mir, warte, bis ich fertig bin. Ich habe 10 Minuten gewartet. Sie saß da immer noch am Essen. Mhm. Da habe ich mir versucht, weil ich noch klein war, oben vom Regal einen Pulli rauszuziehen. Mhm. Nur leider habe ich das ganze Regal mit runtergezogen. Mhm. Und das hat sie dann gemerkt. Ja, und dann fing es an. Da habe ich erst einen Klatscher links, einen Klatscher rechts bekommen. Und dann durfte ich mitkommen ins Zimmer. da habe ich dann die Hose runterbekommen und mit einem Metallschuhanzieher habe ich dann einen versohlt bekommen. Auf dem Po? Ja. Auf dem Po? Genau. Mhm. Auf den nackten Po, genau. Und da war nichts mehr mit Schnitzeljagd? Nee, da war nichts mehr. Du warst bei dieser Mutter, ich sag mal so, bei dieser Mutter, das klingt ja nicht gerade als eine nette Mutter, bis zum 10. Lebensjahr. Genau. Und dann, was war dann? Dann habe ich im Toys R Us früher meinen Vater wieder gesehen. Den habe ich zuletzt gesehen, wo ich 3 Jahre alt war. Und da sagte meine Mutter mir vorne an der Kasse, guck mal, da steht dein Vater. Dann bin ich zu ihm hingegangen und habe Hallo gesagt. Ich wusste ja auch nicht, was ich sagen sollte. Ich habe ihn vorher nicht einmal gesehen. Ja. Und es fiel mir halt auch schwer, ihn dann anzusprechen. Aber ich wollte ihn ansprechen, weil er mein Vater ist. Mhm. Der hatte sich vorher aber nicht um dich gekümmert, ne? Nein. Warum nicht, weißt du das? Nein, das weiß ich nicht. Mhm. So, dann hast du ihn angesprochen. Genau, und da hat er mir gesagt, dass er mir auf jeden Fall Post schickt. Mhm. Dann hat das wiederum 5 bis 6 Monate gedauert, bis ich Post von ihm im Briefkasten hatte. Mhm. Und der hatte da auch seine Telefonnummer und seine Anschrift. Mhm. Und dann habe ich direkt da angerufen und habe gefragt, ob wir uns mal treffen können. Mhm. Da hat er gesagt, das ist kein Problem, dann komme ich dich am Wochenende abholen, dann unternehmen wir was. Bist du denn dann ganz zu deinem Vater gezogen? Richtig, ich bin ganz zu meinem Vater gezogen, auch direkt am Wochenende. Ja, und die Mutter hat dich auch gehen lassen? Die hat mich gehen lassen. Ja. Das ging alles zwar noch vor Gericht, und sie hat auch vor Gericht vorm Richter gesagt, dass sie mich nie wieder sehen will, dass ich der schrecklichste Sohn bin aller Zeiten. Das hat sie gesagt, da warst du ja 10 Jahre alt. Richtig. Das hast du mitbekommen? Das habe ich auch mitbekommen, ja. Warst du auch mit in dem Gerichtssaal? Ja, da war ich auch mit. Und da hast du gehört, wie deine Mama das über dich gesagt hat? Ja, ich habe ihr auch direkt in die Augen geschaut. Wie viele Jahre hast du dann bei deinem Vater gelebt? 4 Jahre. Warum nur 4? Weil mein Vater Mist gebaut hat. Was hat er gemacht? Er hat seine Lebensgefährtin umgebracht. Er hat seine Lebensgefährtin umgebracht? Ja. Also das war so, wir haben 3,5 Jahre mit der Lebensgefährtin zusammen gewohnt und die hatten sich oft gestritten. Mhm. Und dann bin ich mit meinem Vater ungefähr 6 Kilometer weitergezogen in ein anderes Dorf. Mhm. Und an diesem Abend, wo das passiert ist, das war am 11.10.2004, da habe ich beim Kollegen geschlafen, er wohnte 2 Häuser neben mir. Mhm. Und da sagte ich zu meinem Papa, ich komme morgen früh wieder. Ja. Und er sagte, ja, schön, dann hole ich auch Brötchen, dann frühstücken wir schön. Ja, und morgens um 5 Uhr kam dann die Kripo Dortmund und hat mich dann aus der Wohnung rausgeholt. Wie hat dein Vater die Lebensgefährtin umgebracht? Er hat sie gewürgt. Hat sie gewürgt. Und sie war gleich dann verstorben? Ja, sie wurde 4 bis 5 Wochen vorher am Herzen operiert. Und durfte sich natürlich nicht aufregen. Mhm. Und die haben sich so gezofft, so wie mein Vater das vor Gericht gesagt hat, dass er einfach nur zudrücken. Bei ihm hat es Klick gemacht, meint er. Ja. Bei ihm war alles weg. Da warst und er hat einfach nur die Hände genommen, am Hals und zugedrückt. Da warst du 14. Da war ich 14. Jetzt bist du 19 Jahre alt. Ist dein Vater schon wieder aus dem Knast raus? Nein, der ist immer noch drin. Wo lebst du denn, wo hast du denn danach gelebt und wo lebst du jetzt? Direkt in der Nacht, wo das passiert ist, kam ja die Kripo Dortmund und hat mich zu meinem Onkel geholt. Das ist der Bruder meines Vaters. Mhm. Hast du es bei dem gut gehabt? Die erste Zeit schon. Ja. Nur dadurch, dass das passiert ist, kam ich psychisch damit nicht zurecht. Verstehe, das ist ja auch kein Wunder. Nee, und da habe ich mir gedacht, ich muss Scheiße bauen, damit ich zu meinem Vater ins Gefängnis komme, damit ich ihn wiedersehe, weil Wahnsinn. Ich ihn ja liebe. Wahnsinn. Das heißt, du warst damals als Jugendlicher nicht geschockt über die Tat? Doch, im ersten Moment schon. Da, wo die Kripo das sagte, am Küchentisch, wir haben uns da hingesetzt und die sagten mir eiskalt, so, dein Vater hat Mist gebaut, er hat seine Lebensgefährtin umgebracht, wir müssen dich jetzt mitnehmen. Aber dennoch hast du ihm hinterher ein bisschen vergeben und wolltest zu ihm. Ja, richtig, richtig. Wo lebst du heute? Ich lebe heute bei dem Onkel, meines Vaters. Immer noch. Nur da läuft es auch nicht gut. Benni, jetzt muss ich erstmal einen Moment mal Luft holen. Du bist erst 19 Jahre alt und da hast du aber schon wirklich eine ganze Menge erlebt. Ja. Wie ist denn dein Kontakt heute zu deinem Vater? Zu meinem Vater, ja, ich habe mir jetzt schon zwei Monate nicht gesehen, aber sonst eigentlich jeden Monat. Der ist noch im Knast, ne? Ja, der ist noch im Knast. Jetzt habe ich dich aber vorhin, entschuldige, unterbrochen. Du hast gesagt, du dachtest, das war so deine Logik, du wolltest auch Mist bauen, damit du deinen Vater im Knast siehst, damit du auch in den Knast kommst. Genau. Was hast du denn gemacht? Ja, ich wollte auf jeden Fall keine Menschen wehtun, weil ich dann das Bild vor den Augen hatte, was mein Vater gemacht hat. Mhm. Und das konnte ich nicht zulassen. Also wollte ich zum Beispiel Gegenstände kaputt machen oder... Und was hast du gemacht? Was hast du schließlich gemacht? Schließlich habe ich gemacht, ich habe angefangen, Drogen zu nehmen. Und wie sieht das heute aus? Ja, ich war dieses Jahr im April, war ich in eine Drogenklinik in Hamm. Mhm. Das war alles ganz gut und seitdem ist fast alles in Ordnung. Das klingt ja schon mal beruhigend. Du warst auch nicht im Knast. Nein, ich war, aber dadurch, dass ich habe Handyrechnungen ohne Ende, ich habe richtige Schulden jetzt am Arsch. Mhm. Und wenn das jetzt nicht irgendwie, wenn ich keinen Job oder Nebenjob oder irgendwas machen kann, dann bin ich am Ende. Dann muss ich wahrscheinlich auch rein. Nur jetzt ist der Zeitpunkt, dass ich weiß, dass ich nie zu meinem Vater kommen werde, weil das überhaupt nicht geht. Ja, ja, klar. Das sind so Kinderfantasien, ne? Dass man denkt. Ja, genau. Wie hoch sind denn deine Handyschulden? Zurzeit habe ich 3.500 Euro. Ja. Wenn man da richtig mal locht, kann man das ja vielleicht abstottern, ne? Ja, das ist gut. Nur das Problem ist, früher, da wo ich noch bei meiner Mutter gewohnt habe, da war ich in der Grundschule und da bin ich schon dreimal sitzen. Also was heißt, sie hat mich dreimal zurückgestuft, weil ich früher auch nicht zur Schule gehen wollte, weil ich Schläge morgens kassiert habe. Also keinen Schulabschluss? Nee, ich habe einen Schulabschluss nach Klasse 9. Ah ja. Ja. Wie denkst du denn heute über die Tat deines Vaters, wo du ein bisschen älter bist? Ja, ich muss ehrlich sagen, er hat Scheiße gebaut, das weiß ich. Aber irgendwie kann ich nicht sauer sein, weil er hat mich früher von meiner Mutter weggeholt und da bin ich ihm immer noch so dankbar, dass ich nicht sauer sein kann, was er gemacht hat. Und diese 4 Jahre, wo ich bei ihm gewohnt habe, das war wie im Paradies. Für mich ist so. Also du verurteilst die Tat schon, aber im Herzen ist es immer noch dein Vater und er hat dich persönlich gut behandelt. Der hat mich immer gut behandelt. Ja, so kann man das ja auch verstehen. Ja. So kann man das ja auch sehen. Ja. Wie lange muss er noch im Knast bleiben? Er hat 10 Jahre bekommen, wegen Totschlags, aber er hat schon Aussicht an einem offenen Vollzug. Ja. Oder er ist jetzt schon, ich weiß es jetzt nicht, ich habe ihn jetzt 2 Monate jetzt nicht gesehen. Pass mal auf, Benni, mir rennt gerade ein bisschen die Zeit hier weg. Ich fand das jetzt erstmal sehr interessant, mit dir zu reden. Und du hast das auch sehr, sehr plastisch und sehr gut erzählt, deine Geschichte. Das ist schon eine harte Lebensgeschichte, wenn man mit 19 Jahren so viel erlebt hat. Ja. Wir werden dich mal jetzt nochmal zurückrufen, damit wir in Ruhe mal so ein bisschen überlegen. Vielleicht können wir dir ja sogar ein bisschen mit Rat zur Seite stehen und dir vielleicht ein bisschen helfen. Das wäre super. Aber ich glaube, dass du auch reif geworden bist durch all die vielen Sachen, die passiert sind. Ich muss auch sagen, da wo ich jetzt bei meinem Onkel lebe, habe ich sie betrogen, ich habe sie angelogen. Ja. Und ich habe da auch viel Scheiße gebaut. Und jetzt bereue ich. Jetzt ist es soweit, dass ich es bereue. So, und das ist eine gute Entwicklung. Weil du hast natürlich jetzt in dem Alter auch wirklich noch die Chance, das Ruder rumzureißen. Ja. Dass du irgendwann ein richtig ordentliches Leben führst, so wie du das auch gerne möchtest. Ja, ich habe jetzt auch eine Freundin gefunden, mit der ich auch alt werden möchte. Ich bin jetzt schon 6 Monate mit ihr zusammen. Das ist schon eine gute Zeit, da kann man schon in die Rente denken. Das ist richtig. Ja, aber ganz wichtig ist, dass du finanziell auf die Füße kommst, dass du deine Schulden abzahlst allmählich. Ja, unbedingt abzahlen. Und Finger weg von den Drogen, Junge. Ja, das reißt dich völlig in den Ruin. Das und keine kriminellen Sachen machen. Versuchen irgendwie einen Schulabschluss davon nachzuholen. Davon bin ich jetzt weg. Ja. Am besten wäre natürlich irgendwann eine Ausbildung zu machen. Ja. Also irgendwie setz dir kleine Ziele. Und jedes kleine Ziel, was du erreicht hast, ist ein Triumph und ein Erfolg für dich. Und das ist immer wie so eine kleine Stufe auf der Leiter nach oben dahin, wo du gerne hin möchtest. So musst du es sehen, dann schafft man das. Wenn man alles auf einmal schaffen will, dann resigniert man, schafft man es nicht. Immer so die kleinen Schritte, ich glaube, das ist immer das Klügste. Ja, okay. Lieber Benny. Ja. Ich wünsche dir schöne Weihnachten. Ja, dir auch, Domian. Dankeschön. Und jetzt legst du auf und wirst von Anja zurückgerufen. Ja, und noch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ja, wünsche ich dir natürlich von Herzen auch. Alles Gute. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, auch mal an dieser Stelle noch ein Hinweis auf Donnerstag. Donnerstag machen wir mal ein bisschen was Ungewöhnliches. Donnerstag machen wir keinen ganzen Themenschwerpunkt, sondern so einen Teil-Themenschwerpunkt. Ich sitze das ganze Jahr hier und frage euch alles Mögliche und alles Unmögliche. Und am Donnerstag heißt unser Leitthema, sage ich mal so, wir machen die Sendung auch auf, aber das Schwerpunktthema am Donnerstag heißt Fragen an Domian. Fragen an den Moderator. Donnerstag drehen wir den Spieß einfach mal rum. Da könnt ihr mich alles fragen, was ihr gerne fragen wollt. Ob ich auf alles antworte, gucken wir dann mal. Aber ihr könnt alles fragen, was ihr, ja, was euch interessiert. Beruflich, privat. Ich habe da keine Berührungsängste. Da könnt ihr euch auch schon anmelden. domian@wdr.de. Das ist die Nacht von Donnerstag auf Freitag. Aber morgen heißt das Thema, ich habe Angst vor Weihnachten. Und heute ist die Sendung ganz offen für alle eure Themen und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Hier ist nämlich die Michaela. Michaela ist 38. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Michaela. Ich habe Stress mit meiner Familie, mit einem Teil meiner Familie. Erzähl. Und zwar aus dem Grund, also ich bin sowieso für die Hälfte meiner Familie das schwarze Schaf. Mhm. Und im Moment ganz extrem, weil ich eine Beziehung mit einem türkischen Mitbürger habe. Ja. Wie lange schon? Seit 3 Monaten. Ich kenne ihn aber schon über 20 Jahre. Ach, so lange schon? Ja, das ist ja schon fast eine. Seit 1987. Ja. Und dann waren wir bis 1990 sehr gute Freunde. Ich war damals schon bis über beide Ohren verliebt in ihn. Mhm. Da war er aber in einer festen Beziehung. Dann bin ich weggezogen aus dem Bezirk, weil ich wusste, er bricht mir einfach das Herz. Mhm. Und dann habe ich ihn dieses Jahr im März wieder getroffen. Da war ich aber noch in einer Beziehung. Mhm. Und seit September sind wir jetzt zusammen. Und läuft gut. Und wie? Ich bin so glücklich wie noch nie in meinem ganzen Leben. Ja, also wenn du so lange hast warten müssen, das ist natürlich dann Wahnsinn. War er damals auch schon verguckt in dich? Das weiß ich nicht, aber ich sag mal so, was er noch alles über mich wusste, macht mich so stutzig, also dass er eigentlich nichts vergessen hat von der Zeit damals, wo ich denke, irgendwo schon. Ja. Seit September sagst du, ne? Ja, ja, das seit Anfang September. Ja, genau. Wohnt ihr auch schon zusammen? Nee, hoffe ich mal nicht. Nee, das noch nicht. Nee, Vorsicht, langsam, ne? Also. Ja, das reicht ja schon, dass wir andere Vorsätze uns genommen haben. Andere Vorsätze? Ja. Was heißt das? Ja, zum Beispiel ein Kind in die Welt setzen. Ja, langsam. Ja, langsam. Ich bin ja auch nicht mehr so jung. Nee, aber nun nicht gleich noch vor Weihnachten, sagen wir es mal so. Nee, wenn es klappt, dann klappt's, wenn nicht, dann nicht. Erzähl von der Familie. Was ist mit der Familie los? Ja, das ist so. Also meine Eltern sind geschieden seit 25 Jahren. Mhm. Und mein Papa, also ich bin absolutes Papakind, der hat damit überhaupt kein Problem. Und der freut sich für mich. Er ist ja selber mit einer Thailänderin auch verheiratet. Mhm. Und mein Bruder ist mit einer Rumänin verheiratet. Der hat ein extremes Problem, weil er Moslem ist. Und für meinen Bruder bin ich gestorben. Das hat er mir, also nachdem wir 4 Wochen im Paar waren, hat er mir klipp und klar gesagt, ich brauche ihn nie wieder mein Leben anrufen. Ich brauche ihn nie wieder vor ihm stehen, solange ich mit einem Türken eine Beziehung habe. So, und er ist auch mit einer Rumänin verheiratet. Ja. Was ist denn das für ein Scheiß? Ja, der hat einen Knall. Also, wirklich? Ja. Kennt er den Mann denn? Überhaupt nicht, nein. Er kennt ihn überhaupt nicht? Nein. Nur aufgrund der Tatsache, er ist Türke und er ist Moslem. Das ist ja unfassbar. Richtig. Aber noch viel schlimmer finde ich eigentlich die Reaktion meiner Mutter, weil sie kannte ihn damals. Und fand ihn auch super nett. Und als sie gehört hat, dass ich ihn im März diesen Jahres wieder getroffen habe und wir uns noch genauso gut verstehen wie damals, sie hat sich gefreut und ist ja so ein toller Mensch und dass ihr wieder so gute Freunde seid. Und dann hat sie irgendwie im Braten gerochen, dass auch uns vielleicht ein Paar geworden sein könnte. Ja. Hat ihn aber noch nicht gesehen bis jetzt. Ja. Und seitdem sie mitkriegt, dass wir ein Paar sind, geht es los, wie oft er mich denn schon verprügelt hätte und ob ich denn so ein Kopftuch tragen würde. Und sie will ihn nicht sehen. Ich habe meine Mutter also auch seit 3 Monaten nicht mehr gesehen. Ach. Ja. Also deine Eltern leben getrennt, ne? Der Vater lebt mit der thailändischen Frau zusammen. Wie alt sind deine Eltern? Meine Mutter ist 61 und mein Vater ist 64. Haben die dich aber jung gekriegt, ne? Ich bin die jüngste von dreien. Ja. Mhm. Die jüngste von dreien? Ja. Ja. Der mittlere lebt nicht mehr seit Ach so, Jahren. Ah ja. Mhm. Der war früher das schwarze Schaf und jetzt bin ich es. Ja. Diskutierst du? Oft, ja. Ja, diskutierst du mit dir? Hast du auch schon mit den Eltern darüber diskutiert? Ja, natürlich. Und die machen dann dicht? Und dann ist, absolut. Ich sage, ihr habt Vorurteile. Ich sage, ihr gebt ihnen nicht mal eine Chance. Ich habe meine Mutter auch um die Ohren gehauen, dass er anscheinend zu oft den Film nicht ohne meine Tochter gesehen hat. Ja. Weil sie Einstellungen hat, die sind vielleicht aus dem letzten Jahrhundert. Mhm. Ich verstehe es nicht. Ich finde es auch, ich finde es wirklich erschütternd. Ich finde es wirklich erschütternd. Vor allen Dingen auch in Anbetracht deines Alters. Ja. Ich meine, ich finde es auch schlimm, wenn du 18 wärst und sie sich so verhalten würden, aber du bist eine 38-jährige erfahrene Frau. Ja. Und wenn du eine Entscheidung fällst für den und den Mann, und vor allen Dingen kennt ihr euch so lange und du kennst ja die ganzen Umstände und die Hintergründe, dann haben die das verdammt nochmal zu akzeptieren. Und er behandelt mich mit so viel Respekt und Achtung. Ja, glaube ich, aber wenn du... Ja, das... Und da gibt es auch kein Problem, so nach dem Motto, weil er jetzt vielleicht Türke ist, dass ich da in manchen Sachen nicht zu sagen hätte oder so. Überhaupt nicht. Ja. Gar nicht. Was sagt denn seine Familie zu dir? Die haben gar kein Problem, die haben keine Vorurteile, nichts. Ah ja. Das Problem ist, ich versuche es natürlich immer von ihm fernzuhalten, dass also von meiner Seite aus der Familie die Probleme sind. Er fragt natürlich schon nach, warum meine Mutter ihn nicht sehen will. Ja, ja. Ich versuche das immer von ihm fernzuhalten, weil das verletzt ihn ja auch. Ja, natürlich ist das verletzend, absolut. Ich bin ganz ratlos und erzürnt auch, wenn ich das so höre. Wie geht man mit Eltern um, die so reagieren? Ich bin stinksauer auf meine Mutter. Ja, ich finde auch, da kann man nur mit einer klaren Ansage reagieren. Also ich habe gesagt, solange sie ihr Vorurteil nicht ablegt und ihm nicht eine Chance gibt, will ich sie definitiv nicht mehr sehen. Finde ich eine sehr gute Haltung. Weil ich das ist traurig, dass du mit deiner Mama, dass man so mit der Mutter umspringen muss, aber das hat sie sich selbst eingebrockt. Sehe ich auch so. Ja. Und sie hat zwei Möglichkeiten. Entweder sie springt über ihren Schatten, gibt ihr eine Chance, oder sie hat ihre Tochter verloren. Genau. Ja, gute Einstellung. Du bist ja schon da eine rigorose Frau. Ja. Ja, also auf jeden Fall muss man doch einem Menschen eine Chance geben. Und wenn sie auch schon denkt, naja, das gefällt mir nicht, dass sie mit dem zusammen ist, aber ich lade den Typ mal ein, mal gucken, wie der so drauf ist. Wenn sie so denken würde, ne? Ja. Lad dir mal zum Kaffee ein. Mal sehen, wie das dann so ist beim Gespräch. Dann könnte sie sich selbst ein Bild machen. Genau, das ist es, was ich ihr vorhalte. Und das tut sie nicht. Sie gibt ihnen ja nicht mal die Chance. Wie ist denn deine Mutter so drauf? Du kennst sie ja nur sehr gut. Na, wir haben noch nie uns gut verstanden, noch nie. Ach so. Wir hatten immer schon ein angespanntes Verhältnis. Das heißt, es könnte sein, dass die in dem Konflikt auch nicht nachgibt. Nein. Und wie ist es mit dem Vater? Den liebe ich heiß und innig. Den liebst du heiß und innig? Ja. Könnte es sein, dass der nachgibt? Also mein Papa hat ja kein Problem damit. Ach so, ich dachte, das habe ich gerade so verstanden. Meine Mutter, dann ist ja geschieden, mein Vater im Gegenteil. Ach so. Mit offenen Armen auf. Jetzt habe ich gerade das falsch verbunden. Meine Mutter und also ihr neuer Lebenspartner, die haben ein Problem. Ja. Das und mein ich, Bruder, mein Vater, der steht voll hinter mir. Ja. Er sagt, meine Mutter hat einen Knall, was sie schon immer hatte. Also, Michaela, der Bruder, ich habe gerade den Bruder mit dem Vater verwechselt, der Bruder. Ja, mit dem Bruder ist auch klare Ansage, da wird auch nie irgendwas sich dann verändern. Nein. Nee. Die Beziehung ist gebrochen, wir haben keinen Kontakt mehr, ich bin für ihn gestorben. Ja gut, dann ist es halt so. Kann ich mitleben. Ja, könnte ich auch mitleben, wenn jemand so seltsam reagiert. Ja. Ich finde deine Haltung richtig, möchte ich bestärken, das so durchzuziehen. Danke. Ich finde, das ist absolut okay, was du da machst und da muss die Mutter sich dann mal ein bisschen bewegen, wenn sie mit dir Kontakt haben möchte. Sehe ich auch so. Ja. Das liegt jetzt an ihr, nicht mehr an mir. Absolut. Mhm. Und da werde ich auch diesmal nicht nachgehen. Ja. So, und ich wünsche euch beiden Turteltauben viel Glück. Dankeschön. Aber ein bisschen vorsichtig, nicht so ganz schnell. Nein. Mann, du bist ja keine 16. Nein, aber ich werde 40 irgendwann. Ja, da tickt die Zeitbombe. Zeituhr, ne, oh Gott, Zeitbombe, die Zeituhr tickt da. Du hast es erfasst. Nein, aber das gehen wir schon langsam an. Ja. Also, ich wünsche ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch und viel Glück für euch beide. Eure Sendung ist klasse. Dankeschön. Okay. Tschüss. 0800 220 5050, das ist unsere Nummer. Die kostenfreie Nummer, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt. Morgen heißt unser Thema, ich habe Angst vor Weihnachten. Wer von euch hat Angst vor Weihnachten? Weihnachten ist nicht ein Tag wie jeder andere. Der ist schon dieser Tag oder die Tage sind schon belegt mit Erwartungen, mit Gefühlen, mit Vorstellungen. Also wer hat Angst davor? Vielleicht, weil ihr alleine seid, vielleicht, weil ihr krank seid, vielleicht, weil ihr einen Menschen verloren habt, vielleicht, weil ihr Sorge vor Streit habt oder vielleicht ist irgendetwas Besonderes auch angesagt oder angedacht für Weihnachten, was euch ein wenig mulmig erscheint. Morgen heißt das Thema, ich habe Angst vor Weihnachten. Bitte ab 0 Uhr morgen anrufen oder auch während der Sendung ab 1 und rund um die Uhr mailen, domian@wdr.de. Thomas begrüße ich herzlich. Thomas ist 22. Hallo Thomas. Ja, hallo Domian. Thomas, um was geht's bei dir? Also es geht darum, dass ich total an Depressionen leide. Also meine Mutter ist im Februar gestorben. In diesem Jahr? Ja. Ja. Und im Juni halt mein Stiefvater. Und ich mich halt total alleine jetzt fühle. Ja. Ich bin total nervös. Mach nichts. Ja. Und warte mal eben kurz, Thomas. Ja. So. Jetzt kann ich dich noch besser hören. Ja, und ja, das, ich habe im Grunde genommen alles irgendwie verloren. Also ich habe halt keine Geschwister. Zu meinem Erzeuger habe ich ganz, ganz schlechten Kontakt. Es sind halt total, ja, blöde Dinge auch in der Vergangenheit so abgelaufen. Wie lange hast du den Erzeuger denn nicht gesehen? Den habe ich jetzt so ein halbes Jahr nicht gesehen, also oder ein Dreivierteljahr, der war halt auf der Beerdigung von meiner Mutter, aber ich habe mit ihm halt auch nicht gesprochen. Hm. Also auch keinen Kontakt früher so zu ihm gehabt? Ja, hin und wieder mal. Wir sind halt so, da waren mal 2 Jahre waren mal Kontakt, ein Jahr mal wieder nett. Ja. Also mein Vater so wie meine Mutter, die haben halt beide Alkoholprobleme, also meine Mutter gehabt, mein Vater hat die halt immer noch. Ja, aber und du bist bei der Mutter aufgewachsen. Richtig, genau. Mhm. Also ich habe mit ihr halt alleine gelebt. Meine Eltern haben sich getrennt, wo ich 4 war. Ja, und deine Mutter ist jetzt sehr jung verstorben. Mit 54. Mit 54. Ja. Woran ist sie verstorben? Die ist an einem metastasierten Mama-CR gestorben, also an Brustkrebs. Ja. Also war gestreut überall, ins Gehirn, in die Leber, mhm. in die Lunge und... Das heißt, du hast das schlimme Leiden alles mitbekommen und sie begleitet. Ja, aber das ist halt ja relativ schnell passiert. Also innerhalb von 8 Wochen nach ja. Diagnosestellung mhm. ist sie halt gestorben. Mhm. Und das Schlimme ist halt, also ich bin schwul und habe mich halt letztes Jahr, so um diese Zeit jetzt, war ich halt in stationärer Therapie deshalb. Und weshalb? Weil ich schwul bin. Deshalb bist du in stationärer Therapie? Ja, weil ich halt, ich komme halt aus dem Siegerland und da sind so viele frei kirchliche, frei evangelische, fundamentalistische Gemeinden. Ja, ich weiß. Und ja, da habe ich mich halt mehrere Jahre, ich bin nicht christlich erzogen worden, muss ich dazu sagen, habe immer eine ganz gesunde Beziehung, ganz universellen Glauben gehabt und ja, habe mich dann halt in so Gemeinden begeben und halt meinen Freundeskreis da auch aufgebaut. Und ja, ich habe halt probiert, mein Schwulsein wegzubeten und dann fing halt so diese Depression an. Das ist, Entschuldigung bitte, ich bin fassungslos. Ich kenne solche Geschichten von früher. Nee, das ist ich kenne solche Geschichten von früher. Ich weiß auch, dass gerade in diesen evangelikalen Kreisen ja. Das extrem krass ist. Und die Freunde habe ich sowieso auf dem Kieker. Ja. Die haben dich in der Tat dazu bewegt, dass du aufgrund deines Schwulseins in eine Therapie gehst? Nein, also diese Therapie, also war jetzt nicht, dass ich umgepolt werde, sondern diese Therapie habe ich mir ausgesucht, weil ich das nicht mehr ausgehalten habe. Aber also, du warst, weil du im Konflikt warst, weil die dir eingebläut haben, das sei etwas genau. Sündiges. Also ich habe über 2,5 Jahre probiert, das halt wegzubeten. Das hat natürlich nicht geklappt. Mhm. Und halt mein ganzer Freundeskreis, die haben halt mit der Bibel vor mir gestanden, haben gesagt, so und so, diese Bibelstellen sind hier und ich habe das halt total aufgenommen, also so richtig, war wirklich eine Gehirnwäsche. Ich verstehe, ich weiß, wovon du sprichst. Ja. Ich weiß, wovon du sprichst, ich kenne das. Und ich habe halt meinen ganzen Freundeskreis verloren, meine beste Freundin, die Andrea, die hat mir ganz klar gesagt, du hast Weg A oder Weg B und ich hatte mich ja dann für Weg B entschieden, also für den ehrlichen Weg, einfach dazu zu stehen und... Sag mal, diese Therapie, ja. War das eine wo warst du, in welcher therapeutischen Einrichtung? Das war in Bad Berleburg. Und hast du das da thematisiert? Ja, das konnte ich da. Und wie hat man in dieser Therapie sich dir gegenüber gezeigt? Ja, total offen und man hat mich halt angenommen und halt dieses Schwulsein anzusehen, also als Teil von mir und dass ich mich halt auch dafür nicht schämen muss, sondern dass ich im Grunde genommen ein emanzipierter Mann bin, mhm. dass ich halt dazu stehen kann und nicht dieses typische Macho-Bild, was die Männer eigentlich alle so ja an den Tag so teilweise legen, dass das alles so ja von der Tradition bedingt ist. So, da bin ich schon mal froh, dass du da in gute therapeutische Hände gekommen bist und nicht in therapeutische Hände, die von Evangelikalen auch noch manipuliert oder geleitet oder mit beobachtet sind. Das stimmt, aber das Problem ist halt, dass ich, wo ich aus Bad Berleburg wieder nach Hause kam, dass ich dachte, jetzt geht's mir wieder gut. Mhm. Und dann kam halt direkt danach dieser Schlag. Ich hatte mich bei meiner Mutter geoutet, habe ja auch in dieser Therapie ganz viele Vorwürfe gemacht, weil damals, weil sie so viele mal getrunken hat und ich halt in so einer gewissen Co-Abhängigkeit auch war. Mhm. Ja, und dann wurde halt meine Mutter krank. Mhm. Und ja. Wie hat deine Mutter, war deine Mutter auch in diesem Sinne eine sehr gläubige Frau? Nein. Nein. Meine Mutter hat einen ganz lockeren Glauben, eine ganz attraktive, offene Frau eigentlich. Okay, wieso bist du denn dann so in diese Kreise reingeraten? Ich ich weiß es nicht. Das war, also nicht durch die Mutter? Nee, das war durch meine Ausbildung halt. Ich habe in einem evangelischen Haus gelernt und ja, also, das waren halt alle in meiner Schule, in der Krankenpflegeschule. Also ich bin Krankenpfleger. Ja. Das heißt, deine Mutter hat das dann sogar relativ tolerant aufgenommen, als du gesagt hast, ich bin schwul. Ja, aber ich habe ihr halt auch vorher total viele Vorwürfe auch gemacht, wo ich in Bad Berleburg war. Immer am Telefon. Ich wollte sie auch nicht sehen und dann bin ich zu ihr. Ich habe halt total gemerkt, diesen Schock halt in ihrem Gesicht. Mhm. Und das war für mich wirklich eine Geburt, dazu sagen. Also ich habe, das war fürchterlich. Also ich habe immer gesagt, ich muss die ganzen Rahmenbedingungen bedenken. Meine Mutter ist alkoholkrank. Mein Stiefvater war zu dem Zeitpunkt schon krebskrank. Mhm. Meine Mutter hat sich total aufgeopfert. Und hast du den Eindruck gehabt, deine Mutter ist dann nach diesem Outing erkrankt? Also sie war krank. Sie war schon krank. Also nicht, dass da einen Zusammenhang gibt, sie meint es nicht. Nee, also ich sag mal, das war halt Brustkrebs. Und das muss halt relativ schnell gestreut sein. Ja. So, jetzt hast du ein sehr trauriges Jahr hinter dir. Ja. Ein sehr anstrengendes Jahr hinter dir. Ja. Wolltest du mir dieses so erzählen, was in der Vergangenheit passiert ist, oder gibt es jetzt ganz akut im Moment auch etwas, was dir sehr auf den Nägeln geht? Also ich kann weder mit dieser Vergangenheit nicht abschließen, also einmal mit meinem Erzeuger gibt es ja auch noch ganz viele viele Geschichten, da reicht die Zeit ja gar nicht. Und halt jetzt, ich bin halt wirklich depressiv. Ich habe halt, da gibt mal einen Tag, wo es mal was besser geht oder so. Ich kann in meinem Beruf nicht mehr arbeiten, also als Krankenpfleger, obwohl ich das halt total gerne gemacht habe. Ich habe das wirklich mit Leib und Seele gelernt. Du kannst das nicht machen wegen deiner Erkrankung? Ja, also hauptsächlich, weil ich meine Mutter halt auch da tot in dem Bett halt liegen sehe, wenn ich da mit Patienten arbeite. Verstehe. Wie nah war deine Verbindung zu deiner Mutter? Die war sehr nah. Sehr nah. Also meine Mutter war der einzige Mensch, wo ich ganz genau wusste, dass die mich liebt. Umso dramatischer ist natürlich, wenn so etwas passiert ist, was jetzt in deinem Leben passiert ist, dass deine Mutter so schlimm und dann so schnell verstorben ist und mit einer so schlimmen Erkrankung. Das stimmt. Ja. Bist du denn wieder in diesem Ort, wo du vorher auch warst? Nee, also das ist ja... Im Siegerland oder wo immer das da ist? Genau. Also es ist in Siegen, das ist auch schon eine Stadt. Da lebe ich halt und hast du wieder Kontakt zu diesen Kreisen? Nein, habe ich nicht. Das will ich auch nie wieder so haben, weil da habe ich wirklich draus gelernt. Haben die versucht, dich nochmal irgendwie anzusprechen oder an dich ranzukommen? Ja. Ja, ich habe das auch dann auch nochmal kurz so zugelassen, aber da habe ich direkt wieder gemerkt, nee, da, weil die halt einfach die Gefahr halt immer wieder besteht, dass ich da halt auch so reingehe, weil das sind halt wirklich Sekten. Ja, das ist eine Schande, dass es so etwas heute noch gibt. Also ich bin ganz empört darüber, wenn ich das höre. Ja. Das ist gleich hier bei uns um die Haustür. Ja. Jetzt geht es dir seelisch und psychisch sehr, sehr schlecht aufgrund all der Dinge, die passiert sind. Ja, und ich weiß halt nicht mehr weiter. Wo lebst du? Wo lebst du im Moment? Hast du eine eigene Wohnung oder wohnst du mit jemandem? Ich habe eine Wohnung. Ich mache halt momentan mein Abitur nach auf dem zweiten Bildungsweg in Vollzeit, aber ich kann nicht mehr zur Schule gehen, weil ich halt morgens früh so psychosomatische Beschwerden kriege und da so einem Druck stehe. Ja. Dass es nicht mehr geht. Bist du in einer Behandlung? Nee, momentan nicht. Also ich habe einen Therapeuten gehabt, auch nach Bad Berleburg dann, aber das klappte nicht. Also die Chemie, die stimmt überhaupt nicht. Und Thomas, ich muss dir mal gleich so spontan ein paar Sachen sagen, was mir so einfallen, während wir so reden. Mir fällt ein, dass ich ja super finde, dass du dein Abitur nachmachst. Ich weiß, wie schwer das ist, auf dem zweiten Bildungsweg das zu machen. Mhm. Respekt, Respekt, Respekt. Ja. Und das musst du unbedingt schaffen. Das muss passieren, dass du es schaffst. Mhm. Du hast einen tollen Beruf, auch Respekt. Auch eine tolle Sache. So, dann sagt mir mein Inneres im Moment spontan, der muss da weg. Der muss aus Siegen weg. Das ist so belastet mit tausend Erinnerungen und auch schlimmen und traurigen Sachen. Ja. Das Allerbeste wäre, wenn er richtig neu anfangen könnte. In Köln, in der Schulenmetropole Köln oder geh nach Berlin. Ja, das Problem ist nur, dass ich, das hört sich jetzt echt blöd an, aber ich traue mich das nicht. Ich bin da viel zu, ängstlich. Ich habe manchmal, es gibt Tage, da bin ich ganz selbstbewusst und dann gibt es wieder Tage, da... Ich verstehe, das ist natürlich auch ein Schritt. Du könntest das ja vielleicht vorsichtig einleiten. Ich meine, von Siegen nach Köln ist es ja nun nicht so weit. Nee, das stimmt. Das heißt, du könntest, das ging darum, dass du dir hier, ich sag's mal einfach jetzt mal so aus meiner Menge raus, das müsste organisiert werden, dass du hier deine Schule weitermachst. Ja. Ne, das müsste organisiert sein. Das heißt, du hättest dann sofort auch einen Anschluss. Es müsste organisiert sein, dass du hier irgendwo ein Zimmer findest du. Irgendwo. Mhm. Muss ja nicht gleich mitten in der besten Gegend sein. Ja. So. Dann hat Köln eine große Dichte von guten Therapeuten und Psychiatern. Mhm. Auch kann man so schwule Netzwerke anzapfen. Da gibt es ganze Organisationen von Ärzten, schwule Ärzte, schwule Therapeuten, wo man sich auch hinwenden kann. Mhm. Da wärst du tausendmal besser aufgehoben als in der Provinz. Ja, das stimmt, weil hier ist halt auch mit Therapeuten auch total schwierig und über ein Dreivierteljahr Wartezeiten. Und genau. So. Ja. Nichts gegen Städte außerhalb von größeren Orten. Das meine ich gar nicht. Aber ich meine es auch bezogen auf deine Geschichte. Weil das ist so behaftet mit Erinnerungen. Mhm. Du gehst ja wahrscheinlich um jede Ecke und da springen direkt tausend Erinnerungen. Ja klar, es ist jeden Tag so. Also ich lebe eigentlich immer nur in der Vergangenheit und bin überhaupt nicht fähig, in die Zukunft zu gucken. Und da musst du raus. Aus dem Teufelskreis musst du raus. Und vielleicht wäre wirklich dann Köln noch das Beste, um nicht gleich nach Berlin, das ist dann noch ein größerer Schritt. Ja. Köln könntest du langsam von Siegen aus auch vorbereiten. Also Köln gefällt mir ja auch total gut. So, das ist auch schon mal eine gute Voraussetzung. Ja. Hast du einen Freund im Moment? Ja, das ist halt auch so eine Sache. Also mein Freund, der schläft hier im Nebenzimmer, deshalb kann ich nicht ganz so... Mhm. Also ich weiß nicht, ob er das jetzt hier nicht mitkriegen will oder so. Mhm. Also während diesem Outing... mit diesem Wegbeten und sonstigem, habe ich meinen Freund halt gehabt. Mhm. Der ist halt da auch so durch dick und dünn mit mir gegangen, aber er ist halt so ein ganz, so ein Karrieremensch eher. Also der nicht so empathisch ist, nicht so, der nicht so einfühlsam ist. Mhm. Und, also diese Beziehung ist nicht schön, die wir führen. Ach so, das heißt, da ist auch nur eine Sache, von der du dich eigentlich befreien müsstest. Ja, aber das kann ich halt auch nicht, weil ich halt in so einer Abhängigkeitsposition bin, weil ich halt sonst keinen hab. Mhm. Also, aber du merkst, in welchem Teufelskreis du drin hängst. Ne? Ja. Das heißt, du musst irgendwann den mutigen Schritt aus diesem Kreis heraus machen. Und wenn dir auch die Knie zittern, aber das ist deine einzige Chance. Du musst aus Siegen weg, du musst aus der Beziehung raus. Du bist erst 22. Ja. Eine super Zeit eigentlich, um auch einen Neuanfang zu wagen. Möchte ich dich nur wirklich ganz, ganz, ganz, ganz intensiv zu ermutigen. Ich glaube, dass das Allerbeste ist. Ich möchte das auch. Ich möchte da auch sehr, sehr, sehr viel für tun. Mhm. Also wirklich, weil ich so nicht mehr weiterleben will. Mhm. Aber ich muss immer dieses Aber nochmal sagen, weil innerlich meine Gefühle, ich bin halt so kraftlos. Und ich weiß nicht. Man muss es wollen, manchmal übersteigt, aber dann manchmal hat man nicht so viel Kraft dafür, auch wenn man es will. Ja. Also das Wollen muss erstmal da sein. Ja. Jetzt überlege ich gerade, was wir tun können. Wir werden dich jetzt gleich nochmal anrufen. Hm, das wäre total lieb. So, dann kannst du erstmal in Ruhe nochmal mit meiner Psychologin sprechen. Vielleicht, dass du einfach nur mal so ein bisschen Unterstützung vielleicht auch zunächst erstmal in Siegen kriegst, um diesen großen Schritt einzuleiten. Ja. Dann werden wir dich auch mal versorgen mit so ein paar medizinisch schwulen Anlaufstellen in Köln. Oh, das wäre klasse. Ja, kannst du ja auch da mal gucken, wo du da vielleicht jemanden mal anrufst oder dir Hilfe holst, damit einfach ein bisschen was in die Gänge kommt. Ja. Das ist Stillstand im Moment, was du da... ist wirklich so. Und das ist halt auch so traurig noch, du hast ja die Trauer noch so im Herzen, das ist ja auch ganz normal, das ist ja noch lange, lange, lange, lange nicht vorbei. Nee, ich weiß. Das ist so viel, ne? Das stimmt. Mhm. Lieber Thomas, wir machen das jetzt so. Du wirst jetzt angerufen von Anja und alles weitere im Hintergrund. Und das Fernziel muss sein, dass du einen Neuanfang machst in einer anderen Stadt. Okay. Das muss das Ziel sein. Wünsche dir viel Glück. Ja, alles Gute. Ich danke dir vielmals und vielen lieben Dank für das liebe Gespräch von dir jetzt. Und ich finde deine Sendung einfach klasse. Danke. Also wirklich, ganz super. Sehr nett von dir, Thomas. Freue ich mich, dass du es sagst. Okay. Alles Gute. Ja, tschüss. Dir auch, tschüss. Weiter geht's mit Tim. Tim ist 29. Hallo Tim. Hallo Jürgen. Tim, um was geht's? Ich denke mal, in ersten Linie würde ich jetzt gerne über meinen aktuellen Zwang, also was jetzt im Moment heftig ist, ich habe Amputationszwänge quasi. Du hast Amputationszwänge? Ja. Was heißt das? Also ich habe eine Borderline-Persönlichkeitsstörung. Psychische Erkrankungsbild ist das? Mhm. Ja, dass ich mich selbst verletze und was. Und das hat sich immer mehr gesteigert und das ist quasi über die Jahre gewachsen. Wie verletzt du dich? Was verletzt du? Also ich selber überall am Körper, also von Arme, Beine, Brust, Bauch. Ach so. Alles. Wie verletzt du dich? Also ich persönlich benutze quasi Einwegskalpelle, also einmal Skalpelle. Ich mache das alles sehr steril und was, weil ich auch aus dem medizinischen Bereich komme, also Rettungsdienst, na egal. Und Du benutzt Einwegskalpelle? Ja. Und was machst du mit den Skalpellen? Ja, schneide ich mich quasi mit. In den ganzen Körper? Ja, überall. Brust, Bauch, Beine, Also je nachdem, wie heftig es kommt, auf die Intensität an. Also je nachdem, wie es ist. Also mal einfach nur in Arme. Wie tief schneidest du? Also teilweise heftig. Also ich habe schon Sehnen durchgeschnitten, Venen, also bis auf den Knochen teilweise. Bis also auf den Knochen? Ja. Das blutet doch dann auch irre. Ja. Wie groß stelle ich mir die Schnitte vor? Wie viel Zentimeter? Kommt drauf an, das kann von 5 cm bis zu 20 sein, also. Und du schneidest auch auf den Bauch, die Bauchfläche? Ja, also alles, was man nicht sieht. So die Arme ist natürlich, das ist, was man immer sieht im Sommer und so. Und da wird man natürlich schief angeguckt und ich renne seit ich weiß nicht wie vielen Jahren dann natürlich immer im Pulli rum im Sommer, im dicksten Sommer mit. Schneidest du auch in dein Geschlechtsteil rein? Nee, das überhaupt nicht. Das nicht? Hm. Nee, das so. Überhaupt nicht. Aber ich bin also inzwischen nach den, also ich denke mal, das werden viele Leute bestätigen können, die das jetzt hören, die im Krankenhaus schon, also in der Notaufnahme heftige Sprüche von Ärzten erlebt haben, also was da abgeht, das ist unnormal, also von wegen solchen Reißverschluss einnähen und so weiter. Also ich bin inzwischen soweit, ich habe erst angefangen zu nähen, dass ich mir über eBay chirurgisches, also Nadelhalter. Achso, dass du das selbst nähst, um diesen diskriminierenden Äußerungen der Ärzte aus dem Weg zu gehen. Ja, sicher. Du musst dann auch, es kam also schon vor, dass du selbst dich hast ins Krankenhaus einweisen lassen zum Nähen. Ja. Ja. Also schon oft, also dass mich Freunde gefahren haben oder meine Eltern, mein Vater haben mehr und öfter gefahren. Verstehe. So, jetzt erzähl mir das mal, was mit den Amputationszwängen, was das ist. Ja, das ist, also keine Ahnung, das ist heftig, das ist, also hauptsächlich mein linker Ringfinger ist das, den ich, keine Ahnung, einfach loswerden will. Weiß ich auch nicht warum, also der... Ach so, das ist eine Fantasie, dass du dir den Finger abschneiden möchtest. Ja. Passiert es schon mal, dass du rundherum in den Finger reinschneidest? Ja, auch schon. Also, bis auf den Knochen? Also bis auf den Knochen. Also das war einmal, das ist schon jetzt einige Jahre her. Da habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt. Da war ich draußen im Gartenschuppen quasi und wollte mit der Axt mir den selbst abschlagen. Und habe dann aber eher, also quasi die Axt aufgelegt und damit hin und her gesägt und immer leicht draufgeschlagen. Das kam ein paar Knochensplitter schon raus, aber... Halt, das ist irgendwo immer, irgendwas bremst einen selber, dass man das nicht selbst zuschlagen kann. Das fehlt immer, dieser... Ist dieser Drang mit der Stärke? Ja, also einfach, dass man selbst sich das abhackt, Augen zumacht, bums, das fehlt. Das kann ich irgendwie nicht überwinden. Also hätte ich jetzt eine Maschine, das ist auch so, also mein Bruder... Was für ein Gefühl? Hat gebaut, der hat eine, also wenn ich da, also Kreissägen und sowas, darf ich gar nicht in der Nähe, da würde ich sofort... mit der Hand reinfassen, sofort. So Holzspalte und sowas, da darf ich gar nicht in die Nähe kommen. Da träume ich nachts von, dass ich das leise, dass ich meinen Arm darauf lege, das ist bescheuert, aber... Dass du auch sogar den Arm dir abschneidest. Ja. Also alles unterhalb der Hand, also quasi ab der Hand alles rein und weg quasi. Das ist natürlich für mich sehr befremdlich, was du da erzählst. Versuche mir mal, sofern du das kannst, ich weiß nicht, ob das geht, mir das Gefühl zu erklären, was du mit der Vorstellung verbindest, du sägst dir selbst den Finger ab. Was für ein Gefühl geht da in dir auf? Das, wie soll ich das erklären? Das kann ich mir selber nicht erklären. Das ist einfach wie eine Befreiung, denke ich mal, ist das, wird das im Endeffekt sein am Ende. Das ist ja auch damals, also um auf diese alte Geschichte zu kommen, wo ich noch zu Hause gewohnt habe, also da ist wo ich draußen in diesem Shoppen war und da mit der Axt meinen Finger schon zum Teil weg hatte, stand mein Vater damit mal in der Tür und hatte natürlich, also das Gesicht werde ich nie vergessen. Du kannst im Moment deinen Beruf nicht ausüben. Nee, gar nichts. Ich verlasse meine Wohnung zum Einkaufen und das notgedrungen. Ja, hast du eine Freundin? Nee, auch nicht. Nee. Hast du Freunde? Dann eher nicht. Wenn du so zögerst. Alte Freunde schon irgendwo, aber das ist höchstens noch übers Internet oder mal telefonieren oder einmal im Monat, dass ich mit den Einkaufen fahre oder so, aber sonst. Wer ist denn dein nächster Mensch im Moment? Ich selbst. Du selbst? Ja. Was ist mit den Eltern? Meinen Eltern komme ich gut klar, aber das sind Sachen, mit denen ich über die nicht reden kann. Also, aber die wissen um die Schwere deiner Erkrankung, wissen die das? Zum größten Teil, also dass sie mich selbst, also die haben mich ja selbst schon in... Ja, aber die sprechen nicht viel darüber, wenn die dich besuchen kommen. Also ich lasse, ja, was heißt, wenn die mich besuchen kommen? Also wir wohnen ziemlich nah beieinander, also in der gleichen Straße und aber... Gehst du denn ab und zu mal rüber oder kommt deine Mutter, dein Vater zu dir? Gerade das. Also mit meinen Eltern habe ich richtig guten Kontakt, gerade mit meiner Mom und so, das ist schon... Aber so intensive Gespräche gibt es da auch nicht. Nicht über das Thema, wie kann ich das? Ja, du hast aber eine richtige Ausbildung gemacht, früher mal. Ja. Ja, als du hast medizinischer Bereich gesagt, bist du... Früher habe ich im Metallbau gelernt, habe das im letzten Jahr abgebrochen, dann war ich im Rettungsdienst und so, Das kann ich natürlich aufgrund der ganzen Narben und so kann man das ja nicht mal ausführen, weil das ist ja alles sichtbare Sachen, die bleiben. Tim, wie oft warst du denn schon in medizinisch, psychiatrischer, therapeutischer Behandlung? Also jetzt, also in der geschlossenen Psychiatrie schon einige Male. Also wenn dann so Höchststimmung, Höchstpunkt erreicht waren, wo ich dann halt total abgedreht war oder auch eine Psychose mit bei hat oder was, dann halt mal geschlossen, aber es hat ja nie was gebracht. Da reden ja nicht mit einem, die drücken einem mit Medikamenten zu und sonst weiter nichts los. Und sonst, natürlich habe ich nebenbei bei verschiedenen Psychiatern war ich bei, mindestens 10 oder was, aber es ist natürlich, da einen zu finden, ist schwer. Ist schwer, das weiß ich. Und gerade Borderline, das ist ja... Bist du in dem Moment? Die haben ja Angst, richtig, dass man die verheizt. Also natürlich, wir sind schwere Patienten. Ja, ich weiß. Bist du im Moment in einer Behandlung? Nee, war ich jetzt zuletzt. Ich war beim Neurologen, da bin ich einmal im Monat hin, habe mir meine Tabletten geholt und das war's. Was erwartest du dir von dem Anruf hier bei mir? Gute Frage, keine Ahnung. Denn dir ist klar, was ich sage jetzt. Das muss ja völlig klar sein. Dass ich mit aller Vehemenz an dich appelliere, dass du erneut in eine Behandlung gehst. Will ich ja. Weil du, so wie du mir es geschildert hast, finde ich das höchst bedrohlich und erschreckend. Und ich habe große Sorge, dass du kannst ja gar nichts dazu, dass du dann vielleicht irgendwann mal doch so etwas tun wirst, was du gerade geschildert hast. Dass du irgendwann nicht mehr die Macht hast über dich. Ja. Und du hast den richtigen Satz geäußert. Das ist sehr schwierig, jemanden zu finden. Ja, das sage ich ja auch immer und immer wieder. Und sage dann aber auch dazu, dass man da geduldig sein muss und suchen muss. Ja, aber wie lange? Ich probiere es ja weiter. Das ist ja, ich mache es ja echt immer weiter. Probiere, aber... Alleine gehst du in dieser Erkrankung unter. Ja. Und wenn du sagst, wer ist dir der nächste Mensch, dann sagst du dir selbst im Moment, du bist in einer Gefangenschaft in und durch diese Erkrankung. Die Sendung ist jetzt vorbei. Ja. Tim, wir werden dich jetzt aber auch gleich nochmal zurückrufen. Ja. Und im Hintergrund in Ruhe weiter beraten und überlegen, ob wir dir hoffentlich doch noch einen ganz guten Tipp an die Hand geben können. Ja? Okay. Alles Gute, bis gleich. Jo. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, in der Technik war Annette Bastian. Und morgen heißt unser Thema, ich habe Angst vor Weihnachten. Und wer von euch Angst vor Weihnachten hat, aus welchen Gründen auch immer, kann gerne morgen anrufen, ab 0 Uhr bitte, da sind die Leitungen geschaltet. Um 1 sind wir hier, 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr 1 Festival und 1 Live.